Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Weil gestern unser Rezept für selbstgemachte Gemüsesticks so gut angekommen sind, schieben wir heute noch mal etwas Leckeres hinterher. Also besorgt euch ein Blatt, ein Stift und schreibt fleißig mit. Heute gibt es leckeren selbstgemachten Milchreis, was wir glauben alle Hoppelhasen gerne essen. Okay, wir legen da mal los. So, Zutaten für 4 Personen. Was brauchen wir da? Eine Vanilleschote, 1 Liter Milch. Dabei könnt ihr euch selber entscheiden, welche Fettgehaltsstufe ihr benutzen möchtet. 225 Gramm Milchreis, 425 Milliliter Apfelsaft. Ich würde euch empfehlen, einen klaren Apfelsaft zu nehmen. Der hat besseren Geschmack. Eine Packung Tiefkühl-Sauerkirschen. Die müssten so um die 300 Gramm immer schwer sein. Ein Päckchen Vanillesoßenpulver zum Kochen. 3,5 Esslöffel Zucker und 1 Teelöffel Zimt. Die Zubereitungszeit dauert ca. 40 Minuten. Die Vanilleschote längst aufschneiden, Mark mit dem Messer herausdrücken oder herauskratzen, dann die Milch mit dem Vanillemark und der Schote in einen Topf geben und aufkochen. Dann den Milchreis zufügen und weiter kochen lassen. Die Hitze dann reduzieren und den Milchreis ca. 20 Minuten ausquellen lassen. Zwischendurch nicht umrühren vergessen. Dann in einem separaten Topf 350 ml Apfelsaft und Kirschen aufkochen. Soßenpulver, 75 ml Apfelsaft und 2 Esslöffel Zucker glatt rühren. Und dann in die kochenden Kirschen hineinrühren. Aufkochen und ca. 1 Minute unter Rühren köcheln lassen. Dann vom Herd nehmen. Dann die Vanilleschote aus dem Milchreis nehmen, 1 Esslöffel Zucker unterrühren, 1/2 Esslöffel Zucker und Zimt mischen. Milchreis mit einem Teil der Kirschen auf einen Teller anrichten und mit Zimtzucker bestreuen und die restlichen Kirschen extra dazu reichen. Und wir denken mal, dass das euren kleinen Hoppelhasen richtig gut schmecken wird. Viel Spaß beim Nachkochen und was sagen wir da? Piep, piep, piep, guten Appetit. In diesem Sinne, das war's für heute von Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt uns gewogen. Ciao.